Man kann in Algier, sobald es finster geworden ist, nicht 5 Minuten in der Stadt umhergehen, ohne von einem Ruffiano, wie hier meist junge Knaben sind, angesprochen zu werden, der einem dann in ziemlich verständlichem Französisch alles anbietet, was der gesunde wie der verkehrteste Geschmack nur verlangen kann. Als reizende Jüdinnen, die meistens verheiratet und keineswegs Freudenmädchen nach europäischer Art sind, alte, dicke, maurische Weiber, die mit Gold und Brimborions aller Art behangen daliegen und aus einem großen Hookah rauchen, welcher einer Schraube ohne Ende gleicht, aus dem sie den Dampf durch Wasser widerlich schnalzend einziehen, Negerinnen mit hängenden Brüsten, braune Mädchen bis zum Alter von 10 Jahren herab, mit gefärbten Nägeln und Augenbrauen. Ja, ich weiß nicht, was einer verschrobenen Einbildungskraft nicht alle sonst noch auf Verlangen hier vorgeführt werden möchte. Es versteht sich von selbst, dass für einen Europäer die meisten dieser Schauspiele so ungeheuer ekelhaft sind, dass man alle seine Reisepflicht zusammennehmen muss, um sich nur zu ihrem Anblick entschließen zu können. Doch machen zuweilen einzelne Tableaus auch eine vollständige Ausnahme. Wir begaben uns in eine Art Theater der Mauren, wo Ombre Chinoise vortrefflich dargestellt wurden. Hier aber überstieg die Obszönität alle Vorstellung. Der Hauptheld des berühmten Volksstückes war der Riese Caragus, welcher einen Priap zur Schau trug, mit dem er vor den Augen der gravitätisch rauchenden Zuschauer ausführte, was in dieser Hinsicht denkbar und für uns nicht denkbar ist. Das Ende des Stückes bestand darin, dass ein Pikett französischer Soldaten den Riesen gefangen nehmen wollte, worauf er sich des erwähnten Priap als Waffe bediente, und zuletzt das Pikett damit glücklich in die Flucht schlug. Nach dem Schauspiel besuchten wir einen Mädchenball. Die Mädchen, seltsam und fantastisch wie Priesterinnen angezogen, tanzen nicht zusammen, sondern eine nach der anderen allein, indem sie mit Tüchern dazu wehen. Die Hauptbewegung bei diesem Tanz besteht in ganz besonderen, höchst unschicklichen Konvulsionen, von wollüstigem Mienenspiel begleitet, um den physischen Genuss deutlich auszudrücken. Ungeachtet, dass einige dieser Mädchen schön und nicht ohne Grazie waren, wirkte doch das Ganze auf Europäer gewiss nur höchst widrig. Die männlichen Zuschauer, welche Gefallen an der Tänzerin finden und dies durch Geschenke bestätigen wollen, nähern sich ihr mit einem Zeichen, worauf sie ihren Tanz unterbricht und ihr Gesicht gegen den Galan gewandt in die Höhe hebt. Dieser nimmt mehrere Münzen in die Hand, die er erst mit seinem Speichel befeuchtet und sie ihr dann auf die Stirn, Wangen und Kinn klebt, worauf er sie küsst. Sobald dies geschehen, bückt sie sich über einen Teppich und schüttelt den Kopf wie ein Pferd, damit die Geldstücke herabfallen, die der Chef für sie in Empfang nimmt. Man kann sich kaum etwas Widersinnigeres und Ekelhafteres denken als diese Operation.